بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma بعد, wir haben inshallah die erste Säule von Usul al-Salasa haben wir abgeschlossen, von den drei Grundlagen, also in kurz, in schnell Durchlauf inshallah. Und heute machen wir die zweite Säule. Die erste Säule war Ma'rifatullah, Allah zu kennen, das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Assel, die zweite Säule, die zweite Grundlage ist jetzt Ma'rifatu din al-Islami bil Adilla. Also dass die Religion des Islams oder den Islam zu kennen mit Beweisen. Jetzt erstmal, was bedeutet Islam? Was heißt es sprachlich und auch direkt islamisch sozusagen? Der Sheikh sagt hier, Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. Er sagt, das Hingeben, das sich hingeben zu Allah oder das sich unterwerfen zu Allah mit Tawhid. Also indem man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht. Also sprachlich gesehen ist Islam kommt von dem Wort Salama. Salama kann zu Istislam führen oder zu Salam führen. Ja, wir sagen nicht, also Istislam bedeutet Hingabe und Unterwerfung und Salam bedeutet Frieden. Wir sagen nicht, dass Islam Frieden bedeutet, aber wir sagen, dass durch die Hingabe zu Gott, durch die Einsmachung, also durch den Tawhid in der Anbetung, wir den Frieden im Diesseits und die Ewigkeit und in das Paradies im Jenseits bekommen können, inshallah. Er sagt weiter, beschreibend, nachdem er sagt, Islam bedeutet Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala mit Tawhid, sagt er, وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَ. Und dass sich fügen durch Gehorsam, oder dass sich gegenüber ihm fügen, sich fügsam machen zum Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also, dass du Allah subhanahu wa ta'ala gehorchst. Und sagt weiter, وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Und dass sich freisprechen von Schirk, von der Gottesbeigesellung und dem, was ihm ähnelt oder was ihm nahe kommt. Dass man sich davon freispricht. Und inshallah werden wir auch eine spezielle Unterrichtsreihe machen, nur über Schirk oder über die Themen, die den Islam auslöschen, inshallah. Auf jeden Fall Schirk kann man in denselben drei Kategorien machen, indem man Tawhid macht, wie wir das durchgenommen haben, in der Rububiyya, in der Uluhiyya und in Asma wa Sifat, also in der Herrschaft. Man kann sagen, anstatt Allah, Allah hat, anstatt man sagt, Allah sendet den Regen herunter, sagt einer, ich sende den Regen herunter. Ja, das ist Schirk, Gottesbeigesellung, ja, in der Herrschaft, in der Rububiyya. Und das schmeißt dich aus der Religion raus. Wenn jemand behauptet, ja, er macht eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala macht, das schmeißt ihn raus. Oder jemand sagt, ich kenne das Verborgene, ja, so wie Allah das kennt, dann schmeißt es ihn aus der Religion raus. Er hat Schirk gemacht. Oder er sagt sogar, wie es in manchen schiitischen Kreisen das gibt, die sagen, ja, Allah hat das nicht gewusst, bevor es nicht die Imame gewusst haben. Und erst, weil die Imame das gewusst haben und gemacht haben, hat es Allah gewusst. Ja, das ist, man könnte sogar sagen, doppelter Schirk. Allah muss da an. Möge Allah uns bewahren. Ja, diese Sache ist gewalttätig. In der Anbetung natürlich ist klar, wenn ich anstatt ich mein Gebet für Allah mache, mache ich das Gebet für jemand anders. Damit, natürlich gibt es in Schirk zwei Aufteilungen. Großer Schirk, der dich rausschmeißt aus der Religion, ja, der dich definitiv rausschmeißt, da musst du nochmal Shahada sagen. Und kleiner Schirk, was Ar-Riya genannt wird, darauf kommen wir inshallah noch, Augendienerei, dass du ein Gebet für Allah zum Beispiel anfängst und dann kommt dein Vater rein, deine Mutter rein und dann machst du schöner das Gebet oder kommen die anderen Leute rein, dann machst du dein Gebet schöner für die Leute, dann hast du dein Gebet zwar für Allah angefangen, aber hast es beendet für jemand anders und das schmeißt dich nicht unbedingt aus der Religion raus, aber diese Tat ist dann weg. Diese Tat kriegst du keine Belohnung dafür. Und Schirk in Asma wa Sifat, in Namen und Eigenschaften, ist es einfach auch die Eigenschaften oder die Namen, wenn jemand sagt, ja, ich bin jetzt Ar-Rahman. Ja? Und damit meint er, dass er die Eigenschaften hat wie Allah subhanahu wa ta'ala. Die Gelehrten sind sich uneinig, ob man sich selbst oder seine Kinder Ar-Rahman oder Ar-Rahim nennen darf. Ich bin der Meinung, dass man das nicht darf. Eventuell ohne den Artikel, also Rahman oder Rahim, ist es kein Problem. Aber am besten ist natürlich, wenn man Abdur-Rahman oder Abdurrahim, Abdullah, so seine Kinder nennt. Das war jetzt im Namen und Eigenschaften. In diesen Sachen kann man Schirk machen, natürlich in anderen Sachen auch, die nur Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Und das ist eine gewaltige Sache. Aber inshallah später dazu noch mehr Details. Auf jeden Fall, Islam zusammen hat der Sheikh hier beschrieben, die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala mit Tawhid, das sich fügen durch Gehorsam und das Freisprechen und sich freisprechen von dem Gottes der Beigesellung und das, was ihm ähnelt oder was ihm nahe kommt. Und er sagt, der Islam hat drei Stufen. وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبُ Drei Stufen. Der Islam an sich, die Religion Islam, hat drei Stufen. Erste Stufe ist Islam. Zweite Stufe ist Iman. Und dritte Stufe ist Ihsan. Kannst du dir wie ein Gebäude vorstellen? Der erste Grundbaustein, Grundlage ist der Islam mit den fünf Säulen. Darauf baut sich der Iman mit seinen sechs Säulen auf. Und darauf, ja, rahmukallah, darauf baut sich der Ihsan mit seinen zwei Stufen. Und das ist die höchste Stufe, die man erreichen kann. Jetzt, er sagt auch hier, وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٍ Also jede Stufe hat seine Säulen oder seine Stufen. Und dann sagt er, فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَ Und die Stufen von Islam oder die Säulen von Islam sind fünf. Kennen wir? شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ اللَّهِ Haram, sagt er hier. Also, dass man bezeugt, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Erste Säule. Dass wir das Gebet verrichten, die Pflichtgebete verrichten. Dass wir die Pflichtsteuer abgeben, im Monat Ramadan fasten. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Hajj zu machen. Ja. Und der Sheikh bringt hier, mashallah, zu jeder einzelnen Sache, bringt er einen Beweis. Es gibt natürlich ein Hadith, ist in 40 Hadithe von An-Nawawi, ich glaube der dritte Hadith, welcher auch in Bukhari Muslim zu finden ist, oder nur in Muslim zu finden ist, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Buniya al-Islam wa la khamsin, der Islam ist auf fünf Säulen aufgebaut, Shahadati an la ilaha illallah, das bezeugen, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, Monat Ramadan zu fasten und die Hajj zu verrichten, wer das kann. Ja, das ist ein Beweis von den Hadithen. Der Sheikh bringt hier aber Beweise aus dem Koran, subhanallah, für jede einzelne Säule. Und er sagt, فَالدَّلِيلُ الشَّهَادَةِ Und der Beweis für die Shahada, oder vielleicht nur für La ilaha illallah, ja, nur für La, sagt er in Surat Ali Imran, Vers 18, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ Allah selber bezeugt, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer er. Wer bezeugt noch? وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ Ja, die bezeugen das auch. Also Allah bezeugt es. Dass keiner, dass er selber, das reicht schon, bezeugt das, dass er ein einziger Gott ist, kein Gott neben ihm gibt. Und die Engel und die wissenden Leute bezeugen das, die Leute, denen Wissen gegeben wurde. Das ist in Surat Ali Imran, dritte Sure, Vers 18. Und er sagt, وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهِ Er sagt, die Bedeutung von La ilaha illallah, ja, ist nicht nur die Übersetzung, was wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, sondern die Bedeutung ist, es gibt keinen Anbetungswürdigen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah alleine. Das ist ganz wichtig. Es gibt keinen Anbetungswürdigen oder keinen, den man anbetet, der auch noch das Recht dazu hat, angebetet zu werden, außer Allah alleine. Warum? Weil viele sagen, La ilaha illallah bedeutet, wenn ich sage, Allah ist der einzige Khaliq, der einzige Herrscher, der einzige Schöpfer, der einzige Hersteller. Allah ist derjenige, der Regen herabkommen lässt. Allah hat die Himmel und die Erde erschaffen. Allah hat uns erschaffen. Allah lässt das Tote von. Die geben das alles zu. Aber sie machen dann Schirk in anderen Kategorien, meistens in der Ibadah. Nehmen sie Zwischenherren, gehen sie zu dem Schirk so und so, Grab so und so und machen dann in diese Kategorie Schirk, obwohl sie in der einen Kategorie diese Sache bezeugen. Deswegen haben die Gelehrten das so als Bedeutung gebracht zu uns, dass wir sagen, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden. Oder dass niemand anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und La ilaha illallah, also die Shahada, La ilaha illallah, der erste Teil von der Shahada, hat zwei Säulen. An-Nafi wal-Ithbat. Einmal, dass du abstreitest und einmal, dass du bestätigst. An-Nafi ist, indem du sagst, La ilaha. Ha? Das heißt, diese Ablehnung ist, indem du sagst, La ilaha. Es gibt keinen Gott. Ha? Das ist die erste Säule. Du musst den Leuten beibringen, erstmal, es gibt keinen Gott. Deswegen sagen die Gelehrten, mit Atheisten zu Dawa zu machen, ist einfacher als mit Christen oder Juden. Weil bei Atheisten sagen schon die erste Säule, die sagen schon, es gibt keinen Gott. Du musst ihn nur noch beibringen, außer Allah. Ja? Also Nafi, La ilaha, sagte Nafian jamia ma yu'badu min dunillah. Das Ablehnen von allem, was neben oder außer Allah angebetet wird. Das bedeutet La ilaha. Dass du das ablehnst, andere anzubeten oder neben Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten oder Allah subhanahu wa ta'ala zu leugnen, ist in diese zwei Sachen, La ilaha, ja, es gibt keinen Gott. Und dann bestätigst du, machst die Ausnahme, indem du sagst, illallah. Ja, und er sagt, muthbitan al-ibadat Allah, al-ibadat lillah, wahdahu la sharika lahu fi ibadatih. كما أنه لا شريك له في ملكه. Er sagt, illallah bedeutet, dass du bestätigst, dass du die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala alleine bestätigst. Ha? لا شريك له في عبادته. Und dass er keinen Partner hat in der Anbetung. Ha? Er hat keinen Partner in der Anbetung. Du betest niemanden an, außer Allah, niemanden neben Allah, niemanden ohne Allah an. Und dann sagt er, كما أنه لا شريك له في ملكه. Er sagt, so wie er keinen Partner hat in seinem Mulk. Und Mulk ist gemeint nicht nur seinem Besitz, in seiner Herrschaft, in seinem Königreich, ja, sondern damit ist gemeint, dass alles zusammen, dass er der Schöpfer ist aller Dinge, dass er der Herrscher ist, dass er die Macht hat, diese Rububiyya-Kategorie. Und der Sheikh erwähnt es absichtlich hier. Er sagt, dass man Allah auch in der Anbetung eins macht, so wie du ihn in der Herrschaft eins machst. Weil die meisten Muslime und die meisten, die gekommen sind, die haben immer bezeugt, dass es Allah gibt. Und dass Allah sozusagen der Oberste der Oberen ist, ja, von ihren Göttern. Dass er das Tote vom Lebendigen bringt, das Lebendige vom Toten, dass er den Himmel vom Himmel Regen herabkommen lässt, dass er sterben lässt, dass er, und so weiter, dass er erschaffen hat, dass er die haben sie alles besorgt. Was haben sie falsch gemacht? Die Anbetung haben sie falsch gemacht. Und deswegen sagt der Sheikh hier, er sagt, dass du Allah in der Anbetung eins machst, ihm nichts beigesetzt, keine Partner, ja, nur ihn einzig allein anbetest, so wie du es in der Herrschaft tust. So wie du sagst, keiner kann die Himmel und die Erde erschaffen außer Allah, musst doch keinen anderen anbeten in deiner Anbetung, sei es Gebet, Fasten, Zakat oder Angst, Furcht, wie wir das durchgenommen haben, Gottesfurcht und so weiter, dass das nur einzig und allein für Allah ist. Ja? Nicht so wie manche Sekten sagen, machen sich Foto von ihrem Sheikh in ihre Geldbeutel und sagen, der Sheikh sieht mich. Ja, vom Foto her, und ich muss besser beten, ich muss aufpassen. Das ist eine Tür zu Schirk und kann sogar Schirk werden, wenn man Wissen darüber hat. Habt ihr es verstanden, inshallah? Ja? La ilaha, ja? Illallah. La ilaha ist was? Nafi, Ablehnung. Und illallah ist Bestätigung. Ich lehne erst alles ab, was neben und außer Allah angebetet wird. Und dann bestätige ich die Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Ohne Partner, ohne irgendwelche anderen Sachen. Ihn alleine. Dann sagt der Sheikh weiter, وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَدِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى. Er sagt, die Erklärung von dieser Sache, was er vorhin erklärt, was er erklärt hat, was er hier gebracht hat, das bringt der Beweis. Ja? Oder bringt der Erklärung, in Surat Zuchruf von 26 bis 28, er sagt, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ Er sagt, als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, Innani bara'um mimma ta'budun. Ich bin frei von dem, was ihr anbetet. Ja, viele kommen nämlich mit der Ausrede, ja, und sagen, ja, Ibrahim a.s. hat für seinen Vater, der Kafir war, Dua gemacht. Ja, hat Dua gemacht. Deswegen dürfen wir auch Dua für unsere verstorbenen Väter Dua machen, die Kuffar sind. Dürft ihr nicht. Warum? Weil Ibrahim a.s. hat erstmal, als sein Vater noch am Leben war, Dua für ihn gemacht. Ja? Hat für ihn Dua gemacht. Weil viele sagen, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte das nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Eltern sind Kuffar. Ja? Sagt er selber in Hadithen. Und es gibt keinen Zweifel darüber. Seine Mutter und sein Vater sallallahu alaihi wasallam sind in der Hölle. Sagt er selber. Ja? Manche sagen, nein, der ist nicht in der Hölle. Guck mal, Ibrahim a.s. und hat auch für seinen Vater Dua gemacht. Und der Prophet a.s. hätte auch Dua gemacht. Das stimmt natürlich nicht. Erstmal, der Ibrahim a.s. hat während sein Vater am Leben war Dua gemacht. Und zweitens, nachdem er ihnen erklärt hat, was Tawhid ist, was Schirk ist, und gesehen hat, dass sie auf ihren Schirk beharren wollen, auf ihre Beigesinnung beharren wollen, hat er gesagt, innani bara'um mimma ta'budun. Ja, ich bin frei von dem, was ihr anbetet. Von diesen Götzen, Statuen, die ihr selber baut. Er sagt, illa alladhi fatarani fa'innahu sayahdin. Er sagt, außer von demjenigen, der mich erschaffen hat, er wird mich schon recht leiten. Und hier hat er auch was gemacht. Er hat diese La ilaha illallah gemacht. Viele merken das nicht. Er sagt, ich bin frei von dem, was ihr anbetet. Und die Muschrikin damals, auch zur Zeit von Ibrahim a.s., die haben Allah angebetet, aber mit ihm andere. Und Ibrahim a.s. sagt, ich spreche mich von allen frei. Dann sagt er, außer von Allah. Ich spreche mich von allen frei, außer von Allah, der mich erschaffen hat. Er wird mich schon recht leiten, er wird mich auf den rechten Weg hinführen. Was hat er gemacht? Er hat abgelehnt alles, was neben und außer Allah angebetet hat, La ilaha, und dann hat er bestätigt, nur Allah allein anzubeten, indem er gesagt hat, illa Allah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, außer derjenige, der mich erschaffen hat, und der wird mich schon recht leiten. Er hat sich freigesprochen von all dieser Sache, und er sagt weiter, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, und er hat es. Er hat diese Sache, La ilaha illallah, hat das zu einem, wie sagt man, zu einem Erbe sozusagen, zu einem Nachlass hinterlassen, für seine Nachkommenschaft, dieses La ilaha illallah, auf das sie zu Allah zurückkehren. Also er hat diese La ilaha illallah, hat er überall verbreitet, dieses Wort La ilaha illallah, hat er überall verbreitet, und er hat das als Nachlass, als Erbe hinterlassen, für ihn und seine Nachkommenschaft. In Surah Zuchruf, Vers 26 bis 28. Und sagt der Sheikh weiter, weitere Beweis oder Erklärung ist, er sagt, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Er sagt, sprich, ja, sag zu den Ahl al-Kitab, zu den Juden und Christen, ja, was soll ich sagen, ja Allah? تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Kommt, wir kommen auf ein Wort, wir diskutieren, wir reden miteinander, lasst uns aber vorher auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Was ist dieser Nenner? Alla na'buda illallah. Ja? Dass wir niemanden anbeten, außer Allah alleine. Wala nushrika bihi shay'a. Und dass wir ihm nichts beigesellen. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Und dass keiner sich von uns Götter oder Herren nimmt, außer Allah. Keiner sich Herren nimmt, außer Allah. Und es ist faszinierend, Allah subhanahu wa ta'ala benutzt hier extra das Wort Rabb in Mehrzahl. Ja? Weil die Christen sagen ja immer mein Herr, mein Herr, mein Herr. Ja, und Rabb, wenn du übersetzt, ja, hat die Bedeutung Herr. Du kannst auch sagen zum Beispiel Rabbul Bayt, der Hausherr. Ja, Rabb heißt einfach nur Herr. Und die benutzt extra Rabb. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt die Arbab. Ja? Lasst uns keinen Herren nehmen, außer Allah alleine. Kommt, ruf die Juden, ruf die Christen, sagt, wir leben alle in Frieden, wir diskutieren alle, aber ein Nenner, nur eine einzige Bedienung. Eine einzige. Dass wir Allah alleine anbeten, ihm nichts beigesellen, keine anderen Götter neben ihm, dass wir keine Herren haben neben ihm, weder Sohn, noch Tochter, noch Ehefrau, noch was weiß ich. Allah ganz alleine. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist in Surat Ali Imran, Vers 64, er sagt weiter, فَإِن تَوَلَّوْا, und wenn sie das nicht wollen, wenn sie das ablehnen, ja, wir sagen, komm, wir diskutieren mit euch, was ihr wollt. Dschihad, kein Problem, komm, Tag und Nacht diskutieren, wir reden, wie schlecht wir sind, wie terroristisch wir sind. Aber ein Nenner, ein einziger, bezeugt ihr, dass Allah einer ist und keine Partner hat. Er sagt, فَإِن تَوَلَّوْا, und wenn sie aber ablehnen, wenn sie das nicht wollen, was dann? فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dann sagt zu ihnen, wenn sie das ablehnen, dann sagt zu ihnen, dann bezeugt ihr, dass wir Muslime sind, dass wir Gottes Ergebene sind und ihr nicht sozusagen. Ihr bezeugt, weil wir haben euch eingeladen, auf einen Nenner. Und ihr sagt nein, dann bezeugt, dass wir Muslime sind, dass wir uns ergeben haben. Subhanallah. Sagt der Sheikh weiter, geht, jetzt das war erklärt zu La ilaha illallah. Jetzt geht er weiter zu Muhammad al-Rasul. Bevor wir weitergehen zu Muhammad al-Rasulullah natürlich, wollte ich eine Sache erklären. La ilaha illallah hat natürlich Bedingungen. Ja, die Gelehrten haben Bedingungen dazu ausgestellt, damit man La ilaha illallah richtig ist. Damit dann La ilaha illallah richtig ist. Die meisten Gelehrten haben 7 Bedingungen, manche haben noch eine 8. hinzugefügt. Ja, und vielleicht hat der eine oder andere das gelesen. Und wir machen das inshallah kurz Durchlauf, weil ich werde das inshallah später in einem anderen Büchlein über Al-Kalima La ilaha illallah extra über dieses Wort, wenn wir nochmal genau eingehen. Aber die Bedingungen sind erstmal das Wissen. Ja? Dass du Wissen hast über Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Wissen hast, was du sagst. Die zweite ist Gewissheit. Dass du von dieser Sache überzeugt bist. Ja, dass du nicht einfach sagst, sondern dass du davon überzeugt bist. Dritte ist deine Aufrichtigkeit. Dass du das aufrichtig, einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala sagst. Was? La ilaha illallah sind wir noch. Vierte ist die Wahrhaftigkeit. Ja, wir hatten Wissen, Gewissheit, Aufrichtigkeit und jetzt Wahrhaftigkeit. Ja, dass du wahrhaftig bist in dem, was du sagst, in dem, was du bezeugst. Fünftens, die Liebe. Dass du eine Liebe dazu hast. Weil du, wie willst du etwas bezeugen, was du hassen tust? Ja, du sagst, ja, ich glaube daran, aber ich hasse das. Das funktioniert nicht. Sechstens ist die Fügsamkeit. Also sich das den Gehorsam von Allah subhanahu wa ta'ala fügen, wenn er etwas sagt, dass du das akzeptierst, dass du dich fügst. Siebtens ist direkt die Akzeptanz, dass du akzeptierst, dass Allah der Einzige ist, kein anderer hat, dass Allah die Propheten gesandt hat und so weiter. Das sind die 7 Bedingungen, die alle Gelehrten nehmen, die Mehrheit der Gelehrten. Und manche fügen noch die 8. Kategorie hinzu. Wir sagen das Freisprechen von dem Schirk und von dem, was ihm ähnelt. Das Freisprechen von Schirk und was ihm ähnelt. Das sind die 8 Bedingungen, die ein Muslim, zumindest jemand, der sich ein bisschen genau mit Tauhid beschäftigt, wissen sollte. Und die Frage, wo hier natürlich aufkommt, ist, kann jemand überhaupt den Islam annehmen, bevor diese 8 Kategorien oder 8 Bedingungen weiß? Also er kann natürlich den Islam annehmen, ja, ohne dass er weiß, dass er die Bedingungen weiß. Ist meistens der Fall. Aber wenn du die Muslime heutzutage fragst, ja, sagst du, kennst du die Bedingung von La ilaha illallah? Sagt er, was ist das? Kenn ich nicht. Noch nie gehört. Ja, ist aber so. Aber wenn du ihn fragst, ja, glaubst du an Allah? Ja. Glaubst du, dass er einer ist? Ja. Bist du davon überzeugt? Ja. Bist du aufrichtig in dem, was du sagst? Ja. Hast du Gewissheit? Ja. Ja. Liebst du Allah? Ja. Liebst du diese Shahad? Ja. Wenn du die Bedingungen aufzählst, sie bestätigen sie dir. Also solange die Bedingungen erfüllt werden, auch wenn man sie nicht weiß, ist das inshallah akzeptabel. Und diese Bedingungen wurden halt aufgestellt, um diese Sachen inshallah zu lernen und zu erleichtern für die Tullabul Ilm. Taib, kommen wir weiter zur zweiten Kategorie, zu Muhammad al-Rasulullah. Sagt, وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ Muhammad al-Rasulullah, und der Beweis für die zweite Hälfte vom Bezeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, قَوْلُهُ تَعَالَى, bringt dann wieder aus Beweis aus dem Koran, er sagt, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ, er sagt, zu euch ist ein Prophet gekommen aus euch. Zu wem sagt er das? Zu den Quraysh, zu den Mushrikin. Zu euch ist schon ein Prophet gekommen, mitten aus euch, von euch. Azizun alayhima anittum. Er schmerzt ihn, wenn euch etwas wehtut oder wenn ihr euch verletzt. Harisun alaikum. Und er setzt sich für euch ein. Eifrig setzt er sich für euch ein. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Und zu den Gläubigen ist er mild und barmherzig. Das war in Surat Tauba, Vers 128. Und dann sagt er, وَمَعْنَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Was bedeutet jetzt diese Sache? Was bedeutet, wenn ich sage Muhammad Rasulullah? Es hat auch Bedienung. So wie La ilaha illallah Bedienung hatte, hat es auch Bedienung. Er sagt, تَاعَتُهُ فِيمَا أَمَر. Dass du gehorsam bist in dem, was er dir befiehlt. Wer? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bedienung. تَاعَتُهُ فِيمَا أَمَر. Ja. Dass du gehorsam bist in dem, was er dir befiehlt. وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَر. Und dass du bestätigst, das, was er dir überbracht hat. Dass du daran glaubst und es bestätigst, das, was er dir überbracht hat, die Botschaft. وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَر. Und dass du dich fernhaltest von dem, was er dir verboten oder dich zurechtgewiesen hat. Von dem, was er dir verboten oder dich zurechtgewiesen hat. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَ. Und dass du Allah nur so anbetest, wie dir verkündet wurde oder wie dir befohlen wurde, beziehungsweise hier ist gemeint, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir es gezeigt hat. Nicht du betest Allah an, wie du willst, wie du denkst, sondern wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wollte. Und die Gelehrten sagen, das sind zwei Säulen eigentlich. Ja, er hat hier gerade erklärt, was bedeutet. Zwei Säulen vor Muhammad al-Rasulullah. Erste ist, dass du Ikhlas hast in dem, was du sagst. Ja, dass du sagst, Muhammad al-Rasul, dass du aufrichtig bist. Ja, dass du aufrichtig bist in dem, was du sagst. Ikhlas hast. Und die zweite Säule ist, Mutaba'ah. Dass du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst. Ja, dass du machst, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Dass du nicht fernhältst, was er dir gesagt hat. Und dass du Allah anbetest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es dir befohlen hat. Also all diese Sachen, was wir gerade gesagt haben, in eine Sache. Zwei Bedienungen von Muhammad al-Rasulullah. Ikhlas, Aufrichtigkeit. Und zweitens, Mutaba'a, das Folgen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war jetzt La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. Jetzt geht er weiter. Das nächste war was? Iqamu salah, das Gebet verrichten. Wa dalilu salah wa zaka wa tafsiru tawhid. Sagt der Beweis für das Gebet und für die Pflichtsteuer al-Zakah. Und er sagt, und auch eine kleine Erklärung für Tawhid ist die Sura Al-Bayyinah, Vers 5. Und sein wichtiger Vers, der überall immer vorkommt, sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهِ. Ja, uns wurde nur anbefohlen, dass wir Allah anbeten, مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Dass wir ihn aufrichtig mit Ikhlas anbeten, im lauteren Dien, in reinem Glauben. Ja, rein, nicht irgendwas gefüllt mit Neuerungen, Sachen, die nicht der Prophet gemacht hat, dass wir die machen. Nein, rein. Hunafa. Wa yuqimu salah. Und dass wir das Gebet verrichten. Wa yu'tu zakah. Und die Zakah entrichten. Ja, die Pflichtsteuer geben. Wa dhalika dinul qayyima. Und das ist die aufrichtige, die wahrhaftige Religion. In was? Surah Bayyina, Vers 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. طيب, jetzt haben wir was? Jetzt haben wir Shahada, jetzt haben wir Salah und Zakah. Was fehlt noch? Hajj und Saum, Ramadan. وَالدَّلِيلُ السِّيَامِ. Der Beweis für das Fasten bringt wieder alles aus dem Koran. Alles aus dem Koran. Er sagt, قوله, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ganz einfach. Er sagt, O ihr Gläubigen, ja, euch wurde das Fasten zur Pflicht gemacht, so wie es Pflicht gemacht wurde zu den vorherigen Gemeinschaften. Warum? Dass wir ein bisschen Hunger spüren. Dass wir ein bisschen Durst spüren, dass wir wissen, wie die Armen leiden, dass wir abnehmen, dass wir ein bisschen am Geld sparen. La'allakum tattaqun. Auf das ihr euch fürchtet, auf das ihr Gottes fürchtig werdet. Deswegen wurde uns Siyam, der Monat Ramadan, das Fasten zur Pflicht gemacht, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Dann gehen wir direkt weiter. Der Beweis für Hajj ist, das Wochen war in Surat al-Baqarah, Vers 183, und der Beweis für Hajj ist in Surat al-Imran, Vers 97. Für Hajj ist Vers 97 in Surah 3. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Menschen oder Allah hat eine Pflicht von den Menschen oder den Menschen obliegt es, zu Allah, zu seinem Haus zu reisen, zu seinem Haus zu reisen, wer die Möglichkeit dazu hat. Man istata'a ilayhi sabila. Wer einen Weg findet, wer eine Möglichkeit dazu hat. Also, wenn er körperlich dazu in der Lage ist und finanziell dazu in der Lage ist, ja, diese zwei Bedingungen, körperlich und finanziell, wenn er dazu in der Lage ist und natürlich sonst ihm nichts auffällt, wie zum Beispiel, wenn er jetzt er hat eine kranke Mutter und er wird Hajj gehen und in der Zeit stirbt, natürlich, das geht nicht. Ja? Aber grundsätzlich, dieses, wenn er körperlich und finanziell in der Lage ist, dann muss er Hajj gehen. Dann muss er Hajj gehen. Dann hat er einen, wenn er das nicht macht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ كَفَرَ, wer dann Kufr macht, wer sich ablehnt, wer ungläubig wird, ja? Warum? Wenn du diese Sache hast, und die Gelehrten sagen, wenn du finanziell dazu in der Lage bist, und körperlich in der Lage bist, und du hast sonst keinen anderen Hindernis, und du gehst nicht, du hast, dann bist du Kafir geworden, sagen sie. Du bist von der Religion raus. Warum? Der Beweis ist hier. Die Gelehrten bringen diesen Beweis, zu sagen, man Kafir. Wer sich danach ablehnt, der sagt, ich gehe nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich will das Geld für ein neues Auto kaufen oder so. Ja? Er sagt, wenn man Kafir, wer dann ungläubig wird, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Das bedeutet zwei Sachen. Entweder, und Allah hat ihn nicht nötigt, oder Allah ist nicht auf sie angewiesen, das sowieso, oder, und Allah ist der Reichste und der Erhabenste der Weltenbewohner. Subhanallah. Das waren jetzt die fünf Säulen des Islam. طيب, gehen wir weiter zur zweiten Stufe. Das war jetzt Islam. Wir haben jetzt unsere Grundlage gebaut. Wir haben La ilaha illallah Muhammad Rasul, erste Säule. As-Salah, zweite Säule. Az-Zakat, dritte Säule. As-Siyam, also Fasten, vierte Säule. Und Al-Hajj, fünfte Säule. Haben wir unser Haus gebaut. Lass mal zweite Stock bauen, inshallah. Zweite Stock, zweite Stufe. Nachdem du Islam, also erstmal, wenn jemand zum Islam kommt, der heißt, nennt man erstmal Muslim. Ja? Erstmal Islam. Und dann kommt die nächste Stufe aus Iman, indem du sagst Mu'min. Ja? Und der Iman hat sechs Säulen. Iman hat sechs Säulen. Und es gibt einen Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala über jene sagt, die kommen und sagen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, wir glauben jetzt. Ja? Qulu amanna. Die sagen, wir glauben jetzt. Wir glauben an dich und an Allah. Dann Allah subhanahu wa ta'ala korrigiert sie. Er sagt, sagt noch nicht, dass ihr glaubt. Er sagt, wir haben uns erst ergeben, Aslamna, wir sind erst jetzt Muslime geworden. Ja? Erstmal seid ihr Muslime geworden. Und wenn nach der Zeit, wenn ihr das verstanden habt und ihr der Iman in euer Herz kommt, dann werdet ihr inshallah zu Mu'minin, zu Gläubigen. Al-Iman bedeutet sprachlich gesehen At-Tasdiq, Bestätigung, dass du etwas bestätigst. Nimmst du mal ein Glas Wasser? Aber ohne Sprudel. Ohne Sprudel. Ja. Al-Iman sprachlich bedeutet At-Tasdiq, Bestätigung. Und der Sheikh sagt hier, Huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Der Iman besteht aus 70 und ein paar Teilen. 70 und ein paar Teilen. Und die Gelehrten sagen über dieses Wort Bid', sagen zwischen 3 und 9. Also zwischen 73 und 79 Teile hat der Iman, der Glaube. Ja? Er sagt, fa'a'laha, die höchste Stufe, qawlu la ilaha illallah, dass du la ilaha illallah sagst. Ja? Dass du es bezeugst, dass du daran glaubst, mit den Bedingungen. Ja? Das ist Iman. Ja, die höchste Stufe von Iman ist la ilaha illallah. Das Gewaltigste, was es gibt bei einem Muslim, bei einem Mu'min, ist la ilaha illallah. Es gibt nichts, was mehr wiegt am jüngsten Tag, außer La ilaha illallah. Subhanallah, alles, was wir kennen, alles, was wir wissen, alles, was wir sehen, Subhanallah, alles, diese ganzen Sachen sind nur für La ilaha illallah erschaffen worden. Und am jüngsten Tag, Barakallahu fik. Und am jüngsten Tag wiegt La ilaha illallah am schwersten. Und es gibt einen Hadith vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, es wird ein Mann gebracht mit all seinen Taten auf die Waage. Und er hat fast nur schlechte Taten gemacht. Nur schlechte Taten. Und seine Waage wird gefüllt, die eine Seite, nur mit schlechten Taten. Schlecht. Und die geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Und der Mann ist am Zittern und am Weinen und am Schwitzen. Alaikum salam. Und er weiß nicht, er sagt, was soll ich machen? Wie kann ich mich retten? Er findet keinen Weg. Und dann kommen die Engel mit einem Stück Papier. So eine Karte. Hast du gesagt, so eine Karte. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, lege die Karte da drauf. Und der Mann wird sagen, was bringt mir diese Karte? So viele schlechte Taten wurden auf die Waage gelegt. Und dann wird die Karte in die Waage gelegt und all diese schlechten Taten werden in die Luft geschmissen, weil diese Karte so schwer ist. Subhanallah. Was ist auf der Karte? La ilaha illallah. Subhanallah. Nur La ilaha illallah kann dich retten. Es ist eine Rettung von Höllenfeuer. Es ist der Weg ins Paradies. Der Weg, der dich, das Einzige, was dich retten kann. Deswegen ist La ilaha illallah das Höchste, was es im Glauben gibt. Er sagt, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Er sagt, die niedrigste Stufe von Iman, von deinem Glauben, ist, dass du, wenn du auf dem Weg siehst, etwas Schändliches siehst oder etwas Schädliches siehst, was den Menschen schaden könnte, das aus dem Weg räumst. Das ist die unterste Stufe von Iman. Die schwächste Stufe von Iman sozusagen. Mindestens, du denkst, ich mache das weg, damit sich kein Muslim daran verletzt oder kein Mensch sich daran verletzt. Und da gibt es auch ein Hadith natürlich, gibt es natürlich ein Hadith, wo als ein Mann auf den Weg geht und da ist ein Stock und er macht und er nimmt diesen Stock und er sagt, bei Allah, ich mache diesen Stock nur für Allah auf die Seite, dass sich die Muslime daran nicht verletzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er im Paradies ist. Subhanallah. Dass er im Paradies ist. Wenn er das natürlich aufrichtig für Allah getan hat. Das ist die unterste. Mindestens, du machst etwas Schändliches weg, was den Muslimen schadet sozusagen. Ja? Sei es auf der Straße oder sonst irgendwo, dass du dieses Schändliche, was den Muslimen oder den Menschen, ja? Oder den Menschen schadet. Wenn du irgendwas siehst, wenn du siehst ein Stacheldraht zum Beispiel hier auf der Straße oder hier auf der Straße ist irgendwas hingegangen, so ein Holzstück und wenn ein Auto kommt, dann könnte es Unfall bauen, dann machst du das weg für Allah. Nicht für die Menschen, mach es weg, damit sich die Menschen nicht verletzen. Du hast für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und kriegst du Ajr, inshallah. Und dann sagt der Sheikh noch und natürlich weiter, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Und die Schamhaftigkeit ist ein Teil vom Iman. Dass man schamhaftig ist, ist ein Teil von Iman. Und da gibt es auch eine Überlieferung, als ein Mann Sachen gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Und ein anderer Sahabi hat dann gesagt, du hast keinen Scham, was ist das so? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, lass ihn. Lass ihn. Die Schamhaftigkeit kommt, wenn sein Iman steigt, wenn sein Iman kommt. Ja, lass ihn. Und die Schamhaftigkeit kommt mit dem Iman sozusagen. Ja, das heißt, die Schamhaftigkeit, wenn du Glaube hast, wenn du Mu'min bist, dann du hast Schamhaftigkeit. Und dann bist du schamhaftig. Diese Scham ist dann bei dir verhaftet. Wenn du keine Schamhaftigkeit hast, dann wisse, du hast Schwäche in deinem Glauben. Dir fehlt was an deinem Glauben. Um Iman zu beschreiben, und was ganz wichtig ist bei Iman, und das ist die Aqidah von Ahl Sunnah, ist, dass der Iman sinkt und steigt. Der Iman von einem Muslim, der sinkt und steigt, je nach Taten. Ja, manchmal, wir machen Taten und wir fühlen so gut, unser Iman ist so stark. Oder wir hören ein Vers, wir hören eine Geschichte, wir hören etwas, was unseren Iman steigt. Dann wir können ganze Nacht beten, ganze Tage fasten und so. Der Iman steigt. Und manche Tage, du hast nicht mal Lust zu beten. Du bist so faul und der Shaitan die ganze Zeit und bist abgelenkt. Ja, der Iman steigt und sinkt. Im Gegensatz zu wem? Es gibt viele Sekten sind da in die Irre gegangen, wie zum Beispiel die Khawarij. Was haben die gesagt? Die haben gesagt, Iman ist ein Ganzes. Wenn du eine Sünde machst, du bist Kafir. Das sind die heutigen Takfiris, was wir sehen. Eine Sünde, du bist Kafir. Einmal gelogen, Kafir. einmal Alkohol getrunken, Kafir. Sonst irgendwas, Kafir. Warum? Weil die haben gesagt, der Iman steigt und sinkt nicht. Der ist ein Ganzes. Entweder hast du oder hast du nicht. Das war das Problem. Deswegen haben sie jeden, der nur eine Sünde gemacht hat oder eine große Sünde. Die haben schon bei kleinen Sünden das gemacht, aber die heutigen machen bei großen Sünden diese Sache erst. Sünde gemacht haben, direkt Kafir. Im Gegensatz zu den Khawarij haben wir die Murji'a. Die sagen auch, der Iman ist ein Ganzes, aber egal was du tust, du hast immer diesen Iman. Iman wie Jibril. Nicht wie der Prophet, wie Jibril hast du. Du hast immer den Iman, der ändert sich nie. Egal, du machst Zina, Mord, Tod, Zinsen, Haram. Der Iman bleibt immer gleich. Und das ist auch ein Irre gegangen, sagt zu Gegenseite. Das ist gegen, als die Khawarij sind zuerst entstanden. Und aus dieser Extrem ist dann die andere Extreme geworden, weil die gesagt, hey, die übertreiben wegen jeder Kleinigkeit. Und dann sagt, okay, wir machen das Gegenteil. Weil diesen falsch müssen wir Gegenteil machen. Der Islam, Ahlus Sunnah wa Jama'a, bleibt in der Mitte. Wir bleiben immer in der Mitte. Wir übertreiben nicht, untertreiben nicht. Wir sind weder extrem in diese Richtung, noch extrem in die andere Richtung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Extremismus verboten. Ja? Es gibt extra ein Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Extremismus verboten ist. Subhanallah. Und er sagt sogar, dass Toleranz, dass Geduld und Toleranz von Iman ist. Geduld und Toleranz ist von Iman. Auf jeden Fall, Iman, der sinkt und steigt, ist kein Ganzes, er sinkt und steigt. Je nachdem, wie viele gute Taten du machst, wie schlechte Taten du machst. Sinkt er oder steigt er? Dann sagt er, وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ. Und die Säulen von Iman sind sechs. Was sind die Säulen? أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ, dass du an Allah glaubst. وَمَلَائِكَتِ, und seine Engel. وَكُتُبِ, an seine Bücher. Alles, was offenbart wurde. وَرُسُولِ, an alle Propheten. وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ, an den jüngsten Tag. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِ, und dass du an die an das Schicksal oder an die Vorherbestimmung glaubst, an das Gute und das Schlechte, dass beides von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Jetzt eine ganz wichtige Sache. Wenn ein Muslim sagt, dass zum Beispiel die Tora oder der Injil nicht von Allah ist, dann ist er kein Muslim. Dann ist er kein Muslim. Wenn der Muslim sagt, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube nicht an Moses, ich glaube nicht an Noah, ich glaube nicht an Adam, dann ist er kein Muslim. Er muss an alle Propheten glauben und an alle Bücher glauben, an alle Engel glauben und er muss an den jüngsten Tag glauben, dass es die Wahrheit ist, die Abrechnung gibt. Inni dhanantu anni hisabiyah. Ich habe daran geglaubt, dass ich abgerechnet werde. Ich habe daran geglaubt, dass ich abgerechnet werde. Der jüngste Tag ist wahr und er wird kommen. Du bist nicht einfach so umsonst da. Du bist nicht einfach so Spiel und Spaß. Wir haben euch nicht, wir haben das diesseits nicht erschaffen, zum aus Spielen und Spaß. Nein, zum Prüfen, damit wir sehen, wer die besten Taten macht. Damit wir sehen, wer die Besten von euch sind. Und dass wir an das Schicksal, das was uns trifft, an die Vorherbestimmung glauben, das Gute und das Schlechte. Das Gute und das Schlechte. Damit wir, alles, was dir passiert, ist von Allah. Alles, was dir passiert, ist von Allah. Ja? Und hier ist extra das Gute und das Schlechte. Normalerweise alles, was einem Mu'min passiert, einem Gläubigen, ist gut für ihn. Aber hier ist extra erwähnt, khayrihi wa sharrihi, weil wir als Menschen bestimmte Sachen als schlecht sehen und bestimmte Sachen als gut sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, bal kullu min indillah. Alles ist von Allah. Alles ist geschrieben schon von Allah. Wir kommen gleich drauf, inshallah. Er sagt, Beweis, wa dalilu ala hadhihi al-arkan, Beweis für diese Beweis für fünf Säulen ist in Surat al-Baqarah, Vers 177, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Und die Frömmigkeit besteht nicht darin, dass ihr eure Gesichter nach Osten oder Westen wendet. ولكن البر من آمن بالله. Doch die Frömmigkeit besteht darin, wer an Allah glaubt. واليوم الآخر, und an den jüngsten Tag. والملائكة, und an die Engel. وَالْكِتَاب, und an das Buch, hier sind Bücher gemeint, وَالنَّبِيِّينَ, und die Propheten, fünf Säulen. Die sechste Säule ist in Surat al-Qamar, Vers 49, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, und wir haben alles mit einer Vorherbestimmung erschaffen, oder wir haben alles mit einem Maß, mit einem Schicksal erschaffen, wir haben alles ein Schicksal gegeben. Wir haben alles schon vorher bestimmt. Alle sechs Säulen sind im Koran vorhanden. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir daran glauben, dass alles vorher bestimmt ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala als erstes den Stift erschaffen hat. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, war Al-Qalam, der Stift. Und als er den Stift erschaffen hat, hat er zum Stift gesagt, schreib. Der Stift hat gesagt, oh mein Herr, was soll ich schreiben? Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, schreib alles von Anbeginn der Zeit bis zum jüngsten Tag. Alles. Alles ist geschrieben. Von Anbeginn der Zeit. Ja? Wallahu alam, ob Dinosaurier dabei sind. Ja? Alles ist aber aufgeschrieben. Alles ist dabei. Alles, jeder einzelne Gedanke von dir. Alles, was du tust, was du getan hast, was du tun wirst. Alles ist schon vorher geschrieben in dem. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er wusste schon, was du tust, bevor du es tust. Aber du weißt es nicht. Weil viele kommen mit dem Argument, ja, wenn es schon vorher geschrieben ist, dann ist ja egal, was ich tue. Ich komme sowieso in die Hölle oder komme sowieso ins Paradies. Brauche ich ja gar nichts zu tun. Ja, stopp. Allah hat das vorher bestimmt und er hat alles geschrieben. Aber du weißt nicht, wo du hingehst. Du musst dich anstrengen. Du musst dir Mühe geben. Du musst gute Taten tun. Dann kannst du sagen, ich habe mich bemüht. Aber wenn du nichts tust, dann kannst du nicht sagen, ja Allah, du hast es vorher bestimmt. Nein, Allah hat es bestimmt, weil er wusste, dass du diese Taten tun wirst. Das ist ein komplexes Thema, ein bisschen tiefgründiges Thema. Aber nur, dass wir das verstehen. Das alles war schon vorher bestimmt. Alles ist vorherbestimmt. Jedes Schicksal ist geschrieben. Alles, was dir passiert, ist schon vorherbestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala. Um zu gucken, entweder dich zu prüfen oder dich zu strafen. Diese zwei Möglichkeiten. Wenn dir etwas Schlechtes geschieht, deiner Meinung nach. Wenn dir etwas Schlechtes geschieht, deiner Meinung nach, du hast den Arm gebrochen, ist etwas Schlechtes, unserer Meinung nach, von unserer Vorstellung. Aber kann was Gutes sein. Kann Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr denkt, eine Sache passiert euch und die ist gut für euch, dabei ist sie schlecht für euch. Und ihr denkt, eine Sache, die euch passiert, ist schlecht für euch, dabei ist sie gut für euch. Das ist ganz wichtig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, alles, was einem Gläubigen passiert, ist gut für ihn. Alles! Den Gläubigen aber nur. Den Mu'min, der diese sechs Säulen verinnerlicht und verstanden hat. Das ist alles, was ihm passiert, ist gut für ihn. Warum? Er sagt, wenn ihn etwas Schlechtes trifft, wenn ihn eine Prüfung trifft, wenn ihn eine Katastrophe trifft, Sabr, dann ist er geduldig. Ja? Und das ist gut für ihn. Wenn er geduldig ist, dann ist er gut. Nicht er jammert, oh, warum passiert mir das und wieso und immer ich und ja Allah, warum? Nein, er ist geduldig. Und wenn ihm etwas Gutes passiert, trägt einen Topf voll Gold, ja, sagt Alhamdulillah. Ja, das ist von der Gunst von Allah. Direkt dankbar zu Allah. Nicht hochmütig, habe ich gemacht, ist alles von mir, habe ich selber erwirtschaftet, ich habe hart gearbeitet, 10 Stunden, 12 Stunden, alles von Allah. Alles hat Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah nicht will, kannst du nicht arbeiten. Und wenn Allah will, bist du dein Leben lang gelähmt. Deswegen sollten wir immer dankbar zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Machen wir noch die letzte Stufe, dann haben wir direkt das durch. Die letzte Stufe und die höchste Stufe ist Al-Ihsan. Wir werden inshallah auf diese ganzen Sachen noch einzeln später detaillierter zurückkommen. Ich will, dass ihr erstmal einen Überblick habt über diese ganzen Sachen. Die höchste Stufe ist Al-Ihsan. Und Al-Ihsan bedeutet sprachlich Itqanu Shay. Itqanu Shay. Shay bedeutet etwas. Und Itqan bedeutet Beherrschung, Perfektion, Meisterschaft oder meisterlich, Genauigkeit, präzise und so weiter. Ja? Wenn man im Arabischen sagt, dass du Mutqin bist, dann heißt es, du beherrschst etwas richtig gut. Du bist in deiner Sache, was du machst, richtig gut. Wenn nicht sogar der Beste. Du hast Itqan. Und Ihsan, Itqan ist der, dass du etwas richtig beherrschst, richtig verinnerlichst. Und er sagt, huwa ruknun wahid. Also er ist eine Säule, aber zwei Stufen. Ja, eine Säule, zwei Stufen. Was ist das? An ta'budallah ka'annaka tara. Aus dem Hadith, der nachher kommt. Ja? Dass du Allah anbetest, als ob du ihn siehst. Erst, das ist die höchste Stufe, die es gibt, die du erreichen kannst. Dass du so betest, dass dein Tag so abläuft, als ob du Allahs Thron vor dir siehst. Als ob du die Leute im Höllenfeuer siehst, wie sie leiden. Als ob die Leute im Paradies ist, wie sie sich freuen. Dass du abhaust von dem einen, hinrennst zum anderen und Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Als ob, dass du Allah anbetest, als ob du ihn siehst. Kann jeder einen Test machen. Ja? Mit seinen Kindern am besten. Wenn die, lass mal alleine beten im Zimmer und dann guck, sei mal daneben. Oh, die beten meisterhaft. Weil die wissen, die sehen dich, dass du da bist. Die sehen. Und es gibt, das ist Yaqin. Es gibt ein Wort, das heißt Yaqin. Ja? Das heißt Gewissheit. Und Yaqin gibt es 3 Stufen. Ja? Erste Stufe ist, du glaubst daran, was dir offenbart wurde, weil es einfach die Wahrheit ist, du spürst das. Ja? Du spürst das. Zweite Stufe ist, dass du eine Sache siehst. Wenn du eine Sache siehst, dann bist du doch mehr überzeugt von der Sache, oder nicht? Ja, jemand sagt dir, es gibt ein Samsung S4. Ja? Du hast auch gehört, viele haben berichtet, es gibt keinen Zweifel daran. Das heißt, du glaubst daran. Dann, du hast es gesehen, was passiert? Deine Gewissheit steigt mehr. Dritte Stufe ist, du fasst an. Du hast angefasst, alles, bei dir ist 1000%ig sicher. Ja, dritte Stufe von Yaqin. Ja. Und so ist das, wenn du betest, als ob du Allah subhanahu wa ta'ala siehst. Ja? Als ob du Allah subhanahu wa ta'ala siehst, so betest du, so fastest du, so arbeitest du. Und was ist, wenn nicht? فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى. Auch wenn du ihn nicht siehst, ja? Oder es dir nicht so vorkommt, als ob du ihn siehst, ja? فَإِنَّهُ يَرَاك. Ja? Er sieht dich, sozusagen wisse, er sieht dich trotzdem. Zweite Stufe. Auch wenn du nicht diese höchste Stufe erreichen kannst, dass du betest, als ob du Allahs Thron siehst, so weißt du aber und hast diese Gewissheit, dass es Allah gibt, dass es das Feuer gibt, dass es das Paradies gibt. Diese Gewissheit. Und du weißt, dass Allah dich hört und sieht. Und deswegen bist du demütig in deinem Gebet. Er sagt, wa ad-dalilu qawluhu ta'ala. Und der Beweis dazu ist, inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit jenen, die Allah fürchten, und jenen, die Muhsinin sind. Und die Leute, die Ihsan haben, diese Ihsan nennt man Muhsin, Muhsinin. Wir haben erstmal Muslim, dann haben wir Mu'min und dann haben wir Muhsin. Muslim, du hast dich ergeben. Mu'min, du hast geglaubt, im tiefen Glauben, feste Überzeugung. Muhsin, du bist, als ob du Allah subhanahu wa ta'ala siehst. Ja? Und er sagt, wa qawluhu ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Und vertraue auf den Gewaltigen und den Barmherzigen. الَّذِي يَرَاكَ هِنَ تَقُمْ. Der dich sieht, wo du stehst. Also wo du stehst zum Gebet. الَّذِي يَرَاكَ هِنَ تَقُمْ. تَقُمْ لِسَلَاةِ. Ja, dass du zum Gebet stehst. Er sieht dich, wenn du betest. Er sieht dich, wenn du Ibadah machst. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Ja? Und deine Bewegungen, wenn du zum Sujud gehst, wenn du das Gebet machst, er sieht das alles und er hört das alles. Innahu, jetzt kommt das, innahu huwa as-sami'ul alim. Und er ist der Allhörende und der Allwissende. Das ist Sura Shu'ara, Vers 217 bis 220. Und noch 2 Beweise, inshallah, dann sind wir fertig für heute. Dann sind wir auch fertig direkt mit dieser zweiten Säule. Sagt, wa qawluhu ta'ala, wa ma takunu fi sha'nin. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. Und das ist ein sehr wichtiges Vers, Surah Yunus, Vers 61. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und du machst nichts, oder ihr macht nichts, oder ihr lest nichts aus dem Buch, oder ihr macht nicht irgendeine Tat, ohne dass wir, also dass Allah subhanahu wa ta'ala darüber Zeuge sind, wenn ihr diese Tat tut. Das heißt, egal was du tust, egal was du liest, egal was du machst, egal was du denkst, egal was du fühlst, egal was, wisse, Allah sieht dich. Alam ya'lam, ja anna Allah yarak. Weiß er denn nicht, dass Allah ihn sieht? Weiß er denn nicht, dass Allah ihn sieht? Ja, Allah gibt dir hier, Allah sieht dich, egal was du machst, wo du machst, wie du machst, was, selbst deine innersten Geheimnisse, er kennt dich besser als du dich selbst. Er hat dich erschaffen. Subhanallah. Ja? Und er weiß es und er sieht es und er hört es, dann wenn du es tust. Surat Yunus, Vers 61. Taib, kommen wir inshallah zum Abschluss. Abschließend bringen wir den Hadith Jibril. Und über diesen Hadith haben gelehrte Bücher geschrieben. Dicke Bücher. Nur über den einen einzigen Hadith. Warum? Weil er beinhaltet alles, was wir gerade erwähnt haben. Er beinhaltet Islam, Iman und Ihsan. Und noch ein paar andere Sachen. Was dieser Hadith, den lesen wir inshallah. Der Hadith ist in Bukhari Muslim, jeweils mit verschiedenen Lauten, aber fast 99% ähnlich. Ja. Der Hadith ist bekannt. Und ihr kennt das, als ein Mann kommt. Wir legen den jetzt durch. Hadith Jibril, Mashhur an Umar. Von Umar ibn Khattab überliefert, als er sagte, بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. Als wir bei dem Propheten صلى الله عليه وسلم saßen. إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب. Als uns ein Mann kam, sein Kleid war extrem weiß oder richtig weiß. Ha? شديد سواد الشعر. Richtig schwarze Haare hatte der. Ha? لا يرى عليه أثر السفر. Man konnte an ihm nicht die Zeichen von deiner Reise sehen. Ja, wenn jemand früh gereist ist, mit Kamel oder zu Fuß, was war seine Haare, waren zersträubt, er war müde im Gesicht, hatte vielleicht auch dreckige Gesicht, dreckige Hände, Kleidung, dreckig. Ja? Deswegen sagen die, extrem weißes Kleid, extrem schwarzes Haar, hatte nichts. Ja? Hat man kein Zeichen der Reise gesehen. Mindestens du bist ermüdet, ja? Bist du so platt. Hat man nicht gesehen. Und keiner hat ihn von uns gekannt. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Bis er ging zum Propheten und sich zu ihm hinsetzte. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Und er ging mit seinen Knien, also er saß sich hin und machte seine Knie an die Knie vom Propheten صلى الله عليه وسلم. Ja? So ganz nah. Ja? ووضع كفيه على فخذيه. Und er hat seine Hände auf seine Knie getan, auf seine eigenen. Nicht auf die vom Propheten. Ja, auf seine eigene. Und das ist eine Art, ja, er bringt uns bei, wie wir lernen, wie wir wissen. Du kommst nahe dem Lehrer, ja, du sitzt, ja, und machst deine Hände auf die Knie und du konzentrierst dich. Und er kommt ganz nah zum Propheten, macht seine Knie an sein Knie, ja, und macht seine Hände auf seine Knie und dann fängt er an zu fragen. وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ. Und er sagt zu ihm, O Mohammed, أخبرني عن الإسلام. Erzähl mir vom Islam. Ja. فقال und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. وتقيم الصلاة und das Gebet verrichtest. وتؤتى الزكاة und die Zakat entrichtest. وتصوم رمضان und den Ramadan fastest. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Und dass du zum dass du Hajj machst, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und dann sagt er, فَقَالَ صَدَقْتْ. Dann sagt er zu ihm, hast recht gesprochen. Hä? Ein Mann kommt, ja, der fragt über Islam, wir kennen ihn nicht, wir sehen nicht, dass er auf Reise war. Und er fragt den Propheten über Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet und er sagt, ja, hast Wahrheit gesagt, hast richtig gesagt. Deswegen sagen die, فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ. Wir haben uns gewundert, dass er den Propheten fragt und dann ihn bestätigt. Sozusagen, warum fragt er ihn dann, wenn er das sowieso weiß? قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Dann sagt er weiter, der Mann, erzähl mir von Iman, was ist das? قَالَ, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ, dass du an Allah glaubst, وَمَلَائِكَتِي, und die Engel, وَكُتُبِي, und seine Bücher, وَرُسُلِي, und seine Gesandten, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, und den jüngsten Tag, er sagte, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ. Und dass du an Qadr, an das Schicksal glaubst, an das Gute und das Schlechte. Er sagte wieder, فَقَالَ صَدَقْتْ, hast Wahrheit gesprochen. Der Mann, der ihn fragt. Dann geht er weiter und sagt, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. Erzähl mir, was ist Ihsan? Was ist das? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an ta'buda Allah ka'annaka tarah. Dass du Allah anbetest, als ob du ihn siehst. Fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Und wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er dich. Dann sagt der Fragende weiter, fa akhbirni an as-sa'ah. Erzähl mir, wann ist die Stunde? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Der Fragende oder derjenige, der befragt wird, ist nicht wissender als derjenige, der fragt. Sozusagen, ich habe keine Ahnung, genau wie du. Ich weiß nicht, wann die Stunde ist. Warum? Die Stunde weiß nur Allah. Wann die Stunde eintrifft, weiß nur Allah. Dann sagt er, فَأَخْبَرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. So, dann erzähl mir von ihren Zeichen. Was gehören zu ihren Zeichen? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. Erstes Zeichen, dass eine Sklavin, eine Bedienstete, eine Dienerin, eine Sklavin, ihre Herren gebärt. Und die Gelehrten haben dazu zwei Meinungen gesagt. Die haben gesagt, entweder der Herr des Hauses hat eine Sklavin erbeutet und man hat mit ihr Geschlechtsverkehr und bekommt eine Tochter. Ja? Und diese Tochter ist automatisch gehört zum Mann, wird zugeschrieben. Also ist sie auch Herrin über ihre eigene Mutter sozusagen. Ja? Und die zweite Kategorie, was die neueren Gelehrten sagen, ist, in unserer Zeit, ist, dass die Mutter das Kind aufzieht und macht und sich Mühe gibt. Und sobald das Mädchen groß geworden ist, sie die Mutter behandelt, als ob sie eine Sklavin wäre. Und das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Wir sehen Jugendliche, wie sie ihre Eltern behandeln. Ja? Wir sehen Töchter und Söhne, wie sie ihre Väter und Mütter behandeln. Grausam, wie schlimmer als Sklaven. Und Beleidigungen ohne Ende. Ja? Beleidigungen nicht nur von Muslimen, von Nicht-Muslimen viel schlimmer. Aber die Nicht-Muslimen lassen wir außer Acht. Die Muslime sind so schlimm. Wie kann ein Muslim, der Allah kennt, ja, der sagt, ich sag mal, vergiss Allah. Ein Mensch, der hat dich geboren, auf die Welt gebracht und dich erzogen und dir viel Liebe gegeben, dass du sie schlägst, dass du sie beleidigst mit den schlimmsten Wörtern. Wie kann ein Mensch das tun? Subhanallah, möge Allah uns bewahren. Er sagt dann weiter, وَتَرَى الحفاة العراة الآلة رعاء الشعاء يتتاولون في البنيان. Und dass du barfüßige, nackte, mittellose Schafshirten siehst, die dann wettkämpfen oder wetteilen, wer das höchste Gebäude baut. Und das sehen wir heute. Ja? In den arabischen Ländern. Dubai, Emirate, was weiß ich. Höchster Turm ist doch in Dubai, oder nicht? Ja? Dieser Burjul, wie heißt der? Burj al-Arab, ja? Höchster Turm, bis zu den Wolken, subhanallah, wird schwindig, wenn du oben bist, kriegst keine Luft, brauchst extra so eine Maske da oben, subhanallah. Die gucken, wer baut diese Schafshirten, die früher nichts hatten, einfach nur barfüß, nackt, die hatten nicht mal richtig Kleider zerrissen, ja? Kein Geld, kein gar nichts, auf einmal sie streiten, warum? Mit Öl gesegnet, ja? Und dann machen wir Wettkampf, wer baut die höchsten Häuser? Ist ein Zeichen vom jüngsten Tag, heißt nicht, dass es verboten ist, aber ist ein Zeichen, dass wir ganz nah sind. Dann sagt er, dann sagt Umar, radiallahu an, فَمَضَى, dann ging er weg, فَلَبِثْنَا مَلِيَّ, und wir blieben noch eine Weile, andere Überlieferung, فَلَبِثْتُ مَلِيَّ, da blieb ich noch eine Weile, zwei Überlieferungen. Einmal sagt er, wir alle blieben dann noch ein bisschen sitzen, weil die so, was ist jetzt passiert? Ja? So, da kommt ein Mann, fragt ihn und gibt ihm Recht und diese ganze Sache und dann geht er und keiner kennt ihn, weiß nicht was, blieben sozusagen noch eine Weile. فقال, dann sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم, يا عمر, او عمر, أتدري من السائل? Weißt du, wer der Fragende war? قلت, er sagte, Umar sagte, الله ورسوله أعلم. Und es ist Adab von Sahaba gewesen. Die haben gesagt, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Egal, was der Prophet صلى الله عليه وسلم sie fragte, die sagten immer, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Also meist 99% kann man sagen. قال, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hada Jibrail, oder andere Überlieferung, Hada Jibril, das war der Engel Gabriel, Atakum yuallimukum dinakum, der ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Andere Überlieferung, Atakum yuallimukum amra dinakum, euch die Angelegenheit eurer Religion beizubringen. Der Engel Gabriel, Jibril, kam in Kleid von Mensch, in Gestalt von Menschen, hat ihn die Sachen gefragt und das ist eine Art von Fragen. Du hast zwei Arten von Fragen. Eine ist, du fragst, weil du wirklich das wissen willst, weil du nicht das Wissen weißt. Andere ist, du fragst diese Sache, weil die Frage nicht aufkam, um den Leuten diese Sache sozusagen beizubringen. Ja? Ich weiß, vor mir sitzt ein Wissender und ich weiß die Sache, aber ich will, dann, dass die anderen auch wissen. Also frage ich diese Frage, damit der Wissende darüber erzählt und die Leute alle Bescheid wissen. Deswegen sagte er, er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns unsere Religion erklärt hat und er nur der Fragende war. Tayyib, ich denke, das war genug für heute. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.